ImproNews Podcast, der Podcast von impronews.de. Sag doch mal was, lieber Christoph. Ja, also, meine sehr verehrten Damen und Herren, zweiter Versuch. Wir schreiben Dienstag, den Mittwoch, den 2. März. Ja, zweiter Versuch. Warum? Weil wir dieses Interview schon mal geführt haben, ne? Ach, du bist schon on? Wir können. Ja, wir könnten. Oh, gut, ja. Weil wir das schon mal geführt haben, genau. Allerdings nicht mit klassischer Musik im Hintergrund. Nö, da war eher so, weiß nicht, so hippe. Ich kann mich nicht richtig an die Musik erinnern. Elektronische, sowas. Ja, ja, ja. Und du warst so begeistert von deiner App. Ja, ich war so begeistert von meiner App. Und meine App war nicht begeistert von meinem Telefon. Und dann hat das Interview nicht überlebt. Ja. Ich habe ja darüber einen längeren Artikel geschrieben über das Versagen meines Aufnehmens. Und dabei wollte ich mit dir über das Festival quatschen. Jetzt machen wir das nochmal. Für die Leute ist natürlich das erste Mal. Von daher keine Angst, mich zu wiederholen, meinst genau, du, dir keine, gegenüber. Keine Angst zur Wiederholung. Genau. Wenn du gähnst, du darfst aber auch nicht gähnen. Nein, dann, ich gähne nicht. Gut, ja. Aber wir wissen ja, Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Von daher. Die Mutter der Improvisation sozusagen. Ja, also zum ersten Mal kann ja jeder, ne, bei der Impro. Ja. Wir sind jetzt schon beim zweiten Mal, ist jetzt schon eine Art eingespielt. Kennst du die schöne Geschichte von einem, ich darf glaube ich den Namen nicht sagen, Gorilla-Kollegen, der in Freiburg gespielt hat und vorher in Berlin und dann kam hier und auf ihn zu und hat gesagt, ich war letzte Woche und jetzt sehe ich, ihr habt die Szene einstudiert. Und ich so, wieso? Nee, wie kommst du darauf? Brücke kam als Vorschlag und du bist wieder runtergesprungen. Michael gesagt, jetzt habe ich den Namen gesagt, Entschuldigung. Dann hat er gesagt, kann mich nicht dran erinnern. Aber ich meine, bei Brücke, selbst man ist. Das ist halt wie Zahnarzt und man sitzt auf dem Stuhl und der Zahnarzt ist im Mund drin und ihre Frau und so. Diese Geschichten sind es so. Ne? Ja, es wiederholt sich, die Menschen, Geschichten wiederholen sich halt einfach. Und wir bei Impro auch. Ja, muss man sich jetzt nicht. Nein, muss man nicht. Nö, überhaupt nicht. Finde ich völlig in Ordnung. Und wir studieren natürlich auch ein. Ich finde das ja richtig. Ne? Ich meine, man muss es halt nicht abrufen. Ja. So, jetzt aber Entschuldigung, ich bin gar nicht beim Thema. Genau, Festival. Es ist Festival. Ja. Christoph, und du hast im letzten Interview dann irgendwann gesagt, es ist nur einmal Festival die nächsten 2 Jahre. Ja, richtig. Ja. Und die News habe ich auch schon offenbart. Also geht dieses Jahr zum Festival, weil nächstes Jahr ist kein Festival. Warum nicht? Warum gibt es nächstes Jahr kein Festival? Also, es hat 2 Gründe. Der erste Grund ist, wir werden nächstes Jahr 20 Jahre, die Gorillas. Und das wird so ein bisschen größer gefeiert, halt, wie man halt einen 20-jährigen Geburtstag feiert. Und haben wir gesagt, wir wollen dann auch mal so ein bisschen vielleicht von unserer Geschichte ein bisschen was und Formate und so weiter. Na? Und uns ein bisschen mehr auf uns konzentrieren. Und das andere ist, dass aber natürlich auch allem eine gewisse Routine innewohnt. Ich mache das jetzt seit 2001 mit einer kurzen Unterbrechung. Und Marie, mit der ich das ja ganz eng zusammen mache, und ich, wir haben beide so ein bisschen das Gefühl, es ist ein guter Moment. Wir haben jetzt nochmal den Schwung gehabt, zu sagen, dieses thematische Festival machen wir gerne, aber es ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt, jede Routine mal zu unterbrechen und zu sagen, lass uns mal eine Pause machen und gucken, was kommt danach. Das ist echt Impro eigentlich, ne? Mal die Routine brechen. Genau, da ist die Break der Routine. Genau, da ist es dann so. Weil wir schon gemerkt haben, so gar nicht mal natürlich, was die Shows angeht, aber so was die ganze Vorbereitung und so und wie so die Räte ineinander greifen und so, hat schon eine Routine, die ja ihr total Gutes hat, aber wie man weiß, auch eine gewisse Gefahr in sich birgt. Ich habe dann tatsächlich nachher dann nochmal überlegt, als du das sagtest, das ist natürlich tatsächlich so, man wartet ja so ein bisschen auf das Festival, also ich freue mich auf die Leute, die kommen und das ist schon ein bisschen schockierend, dass es das dieses Jahr dann sozusagen erstmal sein soll für die nächsten 600, 720 Tage irgendwie. Es gibt sozusagen einen ganz kleinen Stadtfestival-Begebenheit. Es wird eine Woche im Mehringhof-Theater geben, wo eigentlich bisher nur feststeht, dass Lee White von den Crumbs dabei ist und der sich vielleicht eine kleine Gruppe um sich schart und eine Woche Mehringhof-Theater-Gastspiel macht. Also insofern ist es das eine. Und das andere ist ja, dass ja auch immer tolle Kollegen inzwischen ins Ratibor kommen, was gar nicht ja unsere Veranstaltung ist, sondern die Veranstaltung direkt des Ratibors. Vor allen Dingen von Safo und Eno, den Kindern von Harald, von Theaterbetreiber, die das initiieren mit Maries Hilfe, organisatorischer Hilfe das machen. Aber man hat ja durchaus auch die Möglichkeit, das Jahr über immer wieder tolle internationale Leute zu sehen in Magdeburg. Genau, die Impro Embassy. Genau, die wird auch, denke ich, irgendwann, vielleicht schon im Herbst oder nächstes Jahr tatsächlich jeden Donnerstag oder zumindest dreimal im Monat und dann irgendwann jeden Donnerstag stattfinden. So. Genau, weil es gibt ja durchaus eine Nachfrage nach internationalem Impro hier in der Stadt. Ja. Also es ist ja nicht von ungefähr. Ja. Aber gucken wir nicht ins übernächste Jahr, sondern gucken wir ins nächste Jahr, gucken wir ins dieses Jahr. Wir setzen uns ja eigentlich regelmäßig zusammen, manchmal öfters, um über das Festival zu sprechen. Ja. Dieses Jahr, jetzt sagst du hast dir viel Zeit genommen für die Vorbereitung. Ja. Ja. Habe ich eigentlich gesagt, dass Thomas mit Christoph Jungmann zusammensitzt? Ja, das kann man vielleicht nochmal sagen. Hallo Christoph, nochmal ganz offiziell jetzt hier. Wir haben einfach so, haben so reingeschlichen ins Interview. Macht aber auch nichts. Ja. Ne? Das diesjährige Festival hat ja das Motto Borders Limits Liberty und setzt eigentlich ganz groß an der Flüchtlingsthematik, Flüchtlingskrise an. Mhm. Weil es geht ja los sozusagen zwar mit diesem Epilog und dann kommt ja Impro Without Borders. Mhm. Das ist ja sozusagen eigentlich das, ja, so ein bisschen der Leitfaden des ganzen Festivals. Ja. Warum habt ihr das gemacht? Warum Impro Without Borders? Warum Liberty Limits Borders? Wir gucken ja jedes Jahr nach einem Schwerpunkt. Mal ist er mehr sozusagen Theater intern oder bezieht sich mehr auf Improformate, vielleicht auf Filmstile, ne, auf Theaterstile. Letztes Jahr hatten wir die Hoffmanns als weitergehend geführte Impro einer Generation, einer Familie, die man über mehrere Generationen gesehen hat. Und dieses Jahr war die Idee, etwas zu nehmen, was der Lauf der Welt und der Lauf des Lebens uns präsentiert, nämlich das Thema Flüchtlinge, Flucht, Grenzen. Wir haben letztes Jahr die internationale Impro-Gemeinde aufgefordert, am 12. März für Flüchtlinge zu spielen. Das ist ziemlich gut aufgenommen worden. So, wir haben insgesamt jetzt ungefähr mit 60, also 65 verschiedene Gruppen dabei. National Berlin sind einige dabei, erfreulicherweise auch deutschlandweit natürlich, Europa, aber auch Asien, USA, Kanada, Australien. Da freuen wir uns sehr darüber, dass das so angenommen wurde. Und die Überlegung ist, an diesem Tag zu spielen, zu improvisieren, thematisch, wie auch immer, eng gefasst. Das bleibt jedem Theater selbst überlassen. Wir üben auch überhaupt keine Kontrolle aus. Wir üben auch keine Kontrolle aus. Natürlich nicht, können wir auch gar nicht. Ob der Zweck sozusagen erfüllt wird, nämlich das Geld, was man einnimmt an diesem Tag, an eine Flüchtlingsorganisation zu spenden. Ja. Aber das ist die Idee dahinter. Das ist die Idee, genau. Wir wollen auch nicht Wettbewerb, wer hat jetzt mehr Geld eingenommen und so. Es ist der Anschluss gewesen zu einer Aktion und jede Gruppe weltweit ist selber dafür verantwortlich, damit so umzugehen, wie sie es für richtig hält. Ja. Und beim Festival haben 6 verschiedene Bühnen, die wir bespielen, unter anderem auch die Baptistengemeinde ist dabei. Eine Gemeinde in Schöneberg, in der Hauptstraße, die sehr viel für Flüchtlinge tut, sich sehr für Flüchtlinge einsetzt. Dann 5 Bühnen, die wir auch sonst bespielen. Die Uferfabrik ist auch dabei. Und es gibt einige Berliner Kolleginnen und Kollegen, die sich noch angeschlossen haben, was uns total freut, dass es in Berlin weitere Gruppen gibt, die diese Idee aufgegriffen haben. So. Ich glaube, es sind, ich weiß gar nicht, 10 Veranstaltungen oder so an dem Tag. Genau, es sind halt von uns 6 und vielleicht nochmal 4 oder 5 dazu. Ja. Wer da Näheres wissen will, gibt es ja auch eine extra Webseite dazu. Ja. Vielleicht kommt ja auch noch jemand dazu. Also man könnte theoretisch... Theoretisch kann man bis am Tag vorher sich anschließen. Und ihr macht 6 Veranstaltungen, das heißt, ihr bespielt die mit dem Festivalcast? Richtig. Mit dem Festivalcast unterstützt von Freiwild, die gleich, als ich sowas rumgeschickt habe und die Kollegen auch explizit angesprochen habe, habt ihr Lust, dann den Cast zu verstärken, weil wir ja doch viele einladen, aber jetzt nicht so viele, dass wir nur 6 Bühnen opulent spielen können, haben die gleich zugesagt und Freiwild ist dabei, auf verschiedenen Bühnen das zu unterstützen. Und wir sind, glaube ich, so mal eine Gruppe von 5 oder 6 pro Bühne. Weil das habe ich auch schon gemerkt, irgendwann sind die Musiker ausgegangen in der Stadt. Ja. Ich bin auch schon gefragt worden, ob es ja. Ja. Ja, noch jemand ja. zu finden ist. Ja. Genau. Also tatsächlich, da ist viel los. Ja. Und ja. was macht ihr? Das weißt du, was ihr machen werdet? Nee, wir werden uns thematisch damit beschäftigen. Es gibt jeweils Verantwortliche, also 4 Gorilla-Verantwortliche, sowie Randy Dixon und Lee White, die auch jeweils für eine Bühne verantwortlich sind. Und die werden ein Format sich überlegen, beziehungsweise sich wahrscheinlich anlehnen an ein bekanntes Format, was aber thematisch mit dem Thema Grenzen, Begrenzung, Flucht zu tun hat. So. Das könnte durchaus auch ein bisschen ernster werden, aber es soll schon auch eine... es muss nicht immer alles unterhaltsam sein, finde ich. Ich weiß es gar nicht, ob die Shows alle unterhaltsam werden. Es wird jedenfalls eine tolle Impro-Show, hoffe ich. Ja, es ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, dass die unterhaltsam werden, oder? Mit ja. das Thema, oder? Ja. Also, oder es geht natürlich wird nicht auch leicht, wahrscheinlich. Das kann unterhaltsam leicht. Schon, aber ja. es wird nicht ja. Nee. einfach so leicht zu weglachen sein. Nee. Wahrscheinlich. Ich sage das deswegen, weil ich neulich mal in so einem ich weiß gar nicht mehr, es hatte irgendeinen historischen Bezug im Kino war und die Leute sagen immer, viel Spaß, die Karten abreißen. Und dann denke ich, nee, ich will, komme mal gar nicht her, um Spaß zu haben. Ich komme her, um einen tollen Film zu sehen, aber es muss nicht immer alles mit Spaß. Deswegen muss ich nicht immer, ich denke immer, ich muss bei so einem Interview sagen, es ist unterhaltsam, aber es stimmt gar nicht, es muss nicht unterhaltsam sein. Doch, ich glaube, unterhaltsam und Spaß sind zwei verschiedene Sachen. Ja, das stimmt. Also, ja. Ich glaube, setzen sich ja viele sonntags vor den Tatort und finden sich großartig ja. unterhalten, ja. aber haben nicht einmal gelacht, weil man eigentlich normalerweise hast du recht, bei so einem Thriller nicht ja. lacht. Also ja. ich denke, ja. Unterhaltung und Spaß ja. sind, glaube ich, der Unterschied. So, ja. Es wird unterhaltsam, ja. aber... Ja. kann ja auch ja. sozusagen interessant sein ja. oder fordernd oder erschreckend, ja. wo man seine Unterhaltung hernimmt. Das ist, hast du recht. Ja, und wir haben ja auch auf Anregung nach einem kurzen Gespräch zwischen uns beiden uns jetzt entschieden, auch wir werden die Casts veröffentlichen, wer wo spielt und auch dann vielleicht ein, zwei Sätze über das Format, was dann an dem Abend zu erwarten ist. Weil ich glaube, dass es tatsächlich die Leute interessiert, ja. Auch ein bisschen... Und wie ist es mit den Vorbestellungen, hattest du gesagt, das sind noch nicht ganz nee, so... Nee, für den Tag ist es nicht so richtig. Es ist sowieso so, dass das Festival noch ein bisschen verhalten angenommen wird. Was ich auch vielleicht ein bisschen darauf zurückführe, dass wir dieses Borders Limits Liberty haben und dass vielleicht so eine, doch eine leichte, wie soll ich sagen, bei den Leuten eine leichte eine Reaktion eventuell da sein könnte, zu sagen, ah... Ich will mich jetzt nicht auch noch beim Impro damit beschäftigen. Ja, es ist halt omnipräsent. Und, ja. Man muss aber wirklich ganz klar dazu sagen, wir haben natürlich auch im Vorfeld darüber nachgedacht und wie bei allen Festivals ist es nur ein Schwerpunkt. Also wenn man, und das ist jedem absolut freigestellt und jedem sein gutes Recht sozusagen, wenn man sich, wenn man nur Spaß haben will, kann man zu den Spaßshows gehen, die wir natürlich auch haben. Das gehört ja zum Impro auch dazu und zu der Breite und wir versuchen ja bei jedem Festival, was möglichst Breites zu zeigen. Also das heißt, einen thematischen Schwerpunkt, aber auch unsere Klassiker, die dann doch eher auch auf die Kacke hauen. Aber man tut ja was Gutes auch, ne? Ja. Ihr spendet ja. ja. Deswegen ja. ist es ja durchaus, ja. Kann man sich auch mal einen Abend ja. mal etwas Unterhaltsames, nicht so Spaßiges ja. angucken. Ja. Also das ist auf jeden Fall der Samstag. Ja. Ja. Und relativ weit gestreut. Was mich auch freut, ist, dass Bühnenrausch tatsächlich immer, oder der Bühnenrausch immer dabei ist. Ja. Der hat sich jetzt auch so ein bisschen fest bei euch im ja. traditionell Festival jetzt immer schon. Samstag, Sonntag, eigentlich das erste Wochenende. So. Das ist auch toll, finde ich auch, weil es halt eine intime Bühne ist und die für bestimmte Formate und bestimmte Shows halt genau die richtige ist. So, ne? Und der hat ja. tatsächlich auch das sozusagen auch ein fast reines Impro-Theater, Theater ist. Und ja. ja. Genau. Ja. Gehen wir die Woche einfach mal durch. Gerne. Freitag aber ist noch nicht, sozusagen ist schon Festivaleröffnung, aber habt ihr mit Prolog ja, überschrieben? Ja, weil der Eröffnungsgefühl doch eher der Samstag ist, der große, deswegen Prolog. Es hat natürlich schon ein bisschen Eröffnungscharakter und man wird, ich glaube, 18 Kolleginnen und Kollegen aus 12 Ländern sehen können auf der Bühne und 3 oder 4 Gorillas dazu. Und das werden halt so um die 21, 22 Spielerinnen und Spieler sein, die wir in 3 Drittel teilen. Wir machen also 2 Pausen und es wird ein schöner, opulenter, kraftvoller Impro-Abend, wie ich hoffe. Schön. Und da hat man die Chance, die internationalen Stars. Ja. Wer kommt davon am weitesten woher? Rama, die letztes Jahr zum ersten Mal da war, Rama Nikolaus aus Australien, ist, glaube ich, doch wahrscheinlich das weiteste. Ja. Australien. Weiter geht's quasi nicht. Ja. Wir haben Kollegen aus Kolumbien da, Pepe und Daniel. Der Daniel ist zum ersten Mal da beim Festival. Pepe natürlich nicht, aber Daniel ist zum ersten Mal da. Und wir haben wieder da Farah und Lucia aus Beirut. Und die bringen mit zwei Kollegen aus Algerien und Syrien, die aber in Beirut leben. Das heißt, wir haben aus diesem Raum eine größere Fraktion. Und haben erstmals auch eine Kollegin aus Kasachstan da, Jelena. Sowie zwei Kollegen aus Griechenland. Auch ein Land, was wir noch nicht hatten bei der Impro. Ich glaube, wir sind jetzt beim 32. oder 33. Land. Es kommt Menelaus Pokos, wie auch immer man seinen Nachnamen. Genau, den hatte ich in Amsterdam kennengelernt. Und den habe auch schon längere oder ein Interview geführt. Ja. Der ist ganz spannend, weil der macht, glaube ich, die einzige Impro-Schule in ganz Athen. Ah, echt? Ja. Also ist ganz interessant. Ja. Auch ein toller Spieler. Also ja, Marie hat den gesehen bei einem Festival und hat gesagt, ach, lass uns die beiden mal einladen. Ja. Vasiliki ist die Kollegin aus Griechenland. Das ist, glaube ich, seine Frau oder Freundin. Ja, genau. Ja, die sind ein gutes Paar. Die waren auch in Amsterdam zusammen oder so. Ja. Ja, wir haben dieses Jahr sowieso wieder einen Tick mehr neue Gesichter, nachdem im letzten Jahr, glaube ich mal, die nicht unberechtigte Kritik kam. Ah, jetzt habt ihr aber, die habt ihr jetzt aber schon oft eingeladen und die und die und die und die. Und da haben wir gesagt, ja, jetzt machen wir wieder ein bisschen mehr. Ich glaube, es sind so 55% neu, alt, 45% neu. So. Okay. Da haben wir ein bisschen so die Gewichtung, dass ein bisschen mehr erfahrene Leute dabei sind. Auch weil wir, das sage ich ja wahrscheinlich auch jedes Jahr, aber es wird halt immer schwieriger, Leute nicht einzuladen. Ne? Also wenn man sich überlegt, oh, den eigentlich auch noch und dann aber nee. Und oft war es, das muss ich jetzt auch mal echt zugestehen, es waren eigentlich oft 3-4 zu viel beim Festival. Weil ich nicht nein sein konnte, weil ich dachte, ah nee, den muss ich jetzt auch noch einladen und dann haben die teilweise auch nicht genug spielen können und so. Da dachte ich, ja, ich bin halt so ein Idiot, ich tue keinem Gefallen. Ja. Mhm. Und dieses Jahr habe ich es mal echt durchgehalten. Sagen, nein, streng, es sind nur, glaube ich, dieses Mal 21. Ja, ja, es sind relativ klein, ich habe auch geguckt und gesagt, wo. Oh. Ja, es liegt auch ein bisschen daran, dass die Formate so sind. Also wir haben ja, ich finde, wenn man ein Filmformat macht oder ein Theaterformat und man macht irgendwie Shakespeare oder so, oder auch Tarantino oder man macht diese Fantasy-Geschichte, ich finde, da kannst du nicht mit 3 Leuten ankommen. Ja. Also das ist dann blöd beim Festival. Da brauchst dann schon 8 oder 9. Und wenn du dann womöglich noch 2 Formate an einem Abend machst, dann brauchst du auch mal schon 18. Und das ist ja auch das Tolle am Festival, dass du so aus dem Vollen schöpfen kannst. Und zwar aber bewusst, oder die Hoffmanns, diese, das war ja letztes Mal auch klar. Oder was er in der Markthalle gemacht hat. Ja, das sowieso, ja. Da brauchtest du einfach, das musste opulent sein. Aber dieses Jahr war es halt einfach vom Thema so, dass wir wussten, naja, okay, wir können auch mal einen Abend mit 7 oder mit 6 machen, das ist trotzdem voll und opulent. Und dann habe ich mich selber beschnitten und habe gesagt, nein, das geht nicht, kann man nicht auch noch einladen. Aber es gibt ja so ein paar Leute, die sowieso dabei sein müssen, ne? Um die du nicht rumkommst. Also Randy Dixon, der ist ja irgendwie gesetzt. Ja, es gibt eigentlich 2, Lee und Randy. Ja. Das sind die, ich habe sie mal die nicht einladbaren oder die nicht, also die uneinladbaren. Die, oder, ne, was, verstehst du, was ich meine? Die unausladbaren. Die unausladbaren, genau. Die beiden. Und inzwischen ist es auch Gilly, eigentlich als Musiker, wo ich zu Gilly mal gesagt habe, du trägst so sehr das Festival mit, dass du im Grunde genommen auch eine Wildcard hast. Ja, also der Gilly ist so ein Schatz, weil er erstmal ein toller Musiker ist und dann aber auch ein einfach unterstützender Kollege und so nett viele Kolleginnen und Kollegen sind. Aber wenn eine Eigenschaft vielleicht bei Schauspielern nicht ganz so verbreitet ist, dann ist es manchmal so mitdenken, weißt du? Und zu sagen, okay, ich trage das jetzt so mit und mit. Mhm. Ja, und wenn dann jemand wie Gilly da ist und mitdenkt und irgendwie, ja, das tut mir so gut. Ja, wenn man nicht nur an, wie soll ich sagen, an vielleicht an das eigene, ich will niemandem zu nahe treten, aber es ist einfach so. Mhm. Es ist toll, wenn man so jemanden an der Seite hat, der irgendwie sowas mitträgt. Ja. Ja, einfach Leute, aber es ist ja auch euer Festival. Ich meine, auf der anderen Seite kann man sich natürlich einladen, wie man will. Ja, ist ja auch so ein bisschen, das hattest du, glaube ich, auch irgendwann mal gesagt, dass du gesagt hast, wir laden natürlich auch Leute ein, auf die wir Lust haben. Ja, klar. Und das ist natürlich, und wenn ihr sagt, da ist jemand, der bringt uns ganz viel. Aber man muss wirklich sagen, also das ist, wenn wir schon mal bei dem Thema sind, es gibt ja oft schon Kollegen, die ich überhaupt nicht kenne und die auf Empfehlung kommen und so. Und ich muss sagen, es gab in den 15 Jahren Also ich komme vielleicht auf 3 oder 4 oder 5, wo ich sagen würde, die möchte ich nicht nochmal einladen aus menschlichen Gründen. Aber das ist bei den, ich würde mal jetzt Pi mal Daumen sagen, 200 Leuten, die wir eingeladen haben, wirklich extrem wenig. Also auch in diesem Bereich. Und deswegen haben wir super, super Glück gehabt mit denen, die bisher da waren. Und es fällt mir wirklich jedes Jahr immer wieder schwer zu sagen, wenn da noch Leute anfragen, habt ihr noch einen Platz und so. Es tut mir leid, es geht einfach nicht. Ne? Ist natürlich ein total toller Luxus. Ja, aber auf der anderen Seite echt manchmal schwer. Wie macht man da eine richtige... Aber hast du manchmal Probleme, dass du Leute nicht zusammen einladen kannst? Dass du sagst, wenn ich den einlade, dann kommt der nicht? Nein. Das gibt's überhaupt nicht. Also und wenn, dann weiß ich es nicht. Also wurde mir bisher nicht zugetragen. Dass es Animositäten wird sicherlich geben in der internationalen Szene, aber da kann ich jetzt gleich... Nein, wirklich nicht. Also doch, gibt es. Sage ich aber nicht. Nee, aber aus einem westeuropäischen Land kann ich nicht 2 Kollegen auf einmal einladen. Jetzt ist mir doch eine Kombination eingefallen. Man muss noch fragen. Ne? 2 großartige, die ich nicht zusammen einladen kann. Stimmt. Das habe ich von... ist ja Roger Williamson gestorben und dann habe ich relativ viel nochmal über seine Sachen und habe was gelesen zu seiner Art der Interviewtechnik und er hat halt irgendwie gesagt, man muss zwischendrin mal so Querschlägerfragen stellen, die den anderen aus dem Konzept bringen, weil da kriegt man die ehrlichsten Antworten. Ja. Das war jetzt gerade so. Nein, ja, eigentlich doch. Ah, okay. Jetzt Williamson, ein großartiger Typ, oder? So traurig. Ja. Ich bin so, so traurig. Ja. Wir haben ihn öfters gesehen in der Philharmonie. Ja. Er hat ja so Leute, und er hat genau das gemacht auch. Er hat ja Leute eingeladen, die er auf seinen Reisen kennengelernt hat. Und hat die da spielen lassen und fing dann an, die vorzustellen und redete. Und er war eigentlich viel zu schnell, wo man immer sagt, ruhig. Aber er wollte das einfach, er wollte die Leute vorstellen. Und er hatte überhaupt gar keine Lust, sich da anzupassen. Ja. Und das ist echt ein Verlust für... Ja, einer der klügsten Köpfe unseres Landes, finde ich. Ja, und halt auch jemand, der sein Ding macht und damit eben auch so ein bisschen rausstach aus dieser Medienwelt. Ja, das ist sehr traurig. Da haben wir echt jemanden verloren. Ja, finde ich auch. Ging schon schlecht los 2016, muss man echt sagen. Gut, kein reden über die Lebenden. Aber genau. Samstag haben wir gesagt, Sonntag. Ja. Schauen wir mal rein. Who are you? Wer bist du denn? Ein Format von Lee, wo es geht um ums Leben der einzelnen Kollegen und Kollegen, die auf der Bühne stehen und aus dem Repertoire, aus dem Reservoir, nicht Repertoire, ist ja Unsinn, was ich sage, aus dem eigenen Reservoir an Geschichten und aber es Geschichtchen zu schöpfen. Also er will mit den Spielern auf der Bühne sozusagen arbeiten, sie fragen, was da passiert. Ja. Das ist im Englischserie und daneben gibt es ein Games im Bühnenrausch, da wird gespielt und im Schlot die Women's Show. Ja. Übrigens, Luise zum ersten Mal moderiert, letztes Jahr. Und muss sehr schön gewesen sein. Und Luise hat gesagt, ja, macht sie gerne wieder. Das ist sehr lustig. Du redest immer über Shows, die du nie gesehen hast, ne? Das ist so ein Thema. Das ist der Luxus von einem künstlerischen Leiter, der darf sich das alles erzählen lassen. Ja, das ist wirklich... Soll ich dir echt ein Geheimnis verraten? Hm? Ich habe in meinem Leben noch keine Frauenshow gesehen. Weil es früher, als Regina noch gespielt hat, war es immer so, ich war dann immer bei unserem Sohn. Hm? Ja? Und bei diesen Festivals ist es oft so, die Frauenshow ist immer an einem Tag, wo ich halt woanders bin, wo ich irgendwie anders moderiere oder so. Deswegen... Was machst du dieses Jahr? Was? Am Sonntag? Hm? Who are you oder Games? Oder du bist mal bei der Frauenshow. Nein, ich weiß, was ich mache. Da steht nämlich drin. Ich wusste doch, irgendwas war noch. Das kann ich jetzt mal sagen. Ich glaube, ich habe es gar nicht erwähnt. Gut, dass wir uns ein zweites Mal treffen, Thomas. Weil das ist jetzt steht seit kurzem fest. Am Sonntag gibt es eine öffentliche Probe von Wolfgang Wendland, von den Tumoristen. Und Wolfgang hat eine Gruppe gegründet mit ehrenamtlichen Helfern und Flüchtlingen. Und die werden am Sonntagnachmittag im Ratibor eine öffentliche Probe machen, wozu alle herzlich eingeladen sind zu kommen, natürlich bei freiem Eintritt. Und ich will mich da nicht richtig festlegen, wo ich danach hingehe, weil ich mal gucken will, wo geht dieser Nachmittag, wie lange geht es. Vielleicht kommt man ins Spielen oder ins Reden rein und so. Und da gehe ich hin und finde es wichtig und wertvoll, dass das auch beim Festival ist und dass das seinen Platz hat. Und der Wolfgang ist sowieso ein ganz engagierter Mann und schön, dass der kommt mit dieser Gruppe und würde mich freuen, wenn da auch ein paar Leute zu Besuch kommen. Es steht deswegen nicht im Heft, weil es tatsächlich bis Redaktionsschluss nicht klar war, ob das klappt, ob es diese Gruppe gibt, weil Wolfgang auch natürlich davon berichtet, diese Gruppen hohe Fluktuation und so. Ne? Und jetzt hat er aber gesagt, ja doch, wir machen's. Sonntagnachmittag heißt 16 Uhr. Mhm. Okay. Ja. Im Ratibor, weil die anderen sind Schlot, Englischrede. Also ist da im Ratibor abends. Richtig, immer. Genau, deswegen ist Open End im Ratibor, deswegen ist da keine Show, damit man sehen kann, wie es da irgendwie dann weitergeht an dem Tag. Gut, wieder keine Women's Show, obwohl die ist erst 20.30 Uhr. Vielleicht gehe ich noch hin. Mensch, Thomas, du machst mir richtig schlechtes Gewissen. Nein, das nicht, aber Lust hinzugehen. Lust aufs eigene Festival. Okay. Man nennt ihn auch den Roger Willemsen der Impro-Szene. Das hat doch keiner zu mir gesagt. Aber das wehre ich nicht ab. Okay. Montag. Dann lässt es ein bisschen nach. Nur zwei Veranstaltungen parallel. Ja. Soll ich dir da den Grund sagen? Ja. Haben wir letztes Mal auch schon gemacht bei den Hoffmanns. Da soll es nämlich so sein. Das Format ist ja einerseits mit Billa, einem Impro-Workshop, der ein Format arbeitet hat. Und dann aber A Place to Be. Und das ist die erste A Place to Be-Show des Festivals. Es gibt ja drei. Und die Idee ist, dass alle Festival-Teilnehmer, die nicht auf der Bühne stehen, sich eben diese Show angucken. Dass man also alle gemeinsam einen Abend hat, den man entweder gespielt hat und gesehen hat und dann darüber reden kann und ein bisschen resümieren, wie denn die Show war. Hm. Und A Place to Be ist ein Format, was Lucien aus Beirut gemeinsam mit Thomas von den Gorillas sich überlegt und wo es um das Festivalthema Grenzen, Begrenzung, Zensur, vielleicht auch Freiheit und dem, was passiert, wenn man Grenzen überwindet, entsteht. Und ich selber weiß noch nicht ganz genau, wie das Format ist. Ich habe bisher nur Leuten hören, dass so ein bisschen das Format an sich so ein bisschen spielerisch gegen den Ernst des Themas angeht. Freue mich darauf. Guck einfach mal selber, wie es so ist, das Format. Ja. Weiß nur, dass wir den Cast dann ungefähr, also mit Gorillas sind es ja dann ungefähr so 26, 27 teilnehmen, wird auch wieder in drei Drittel geteilt und dann spielen halt die ersten neun an dem Montag. So. Und dann Dienstag und dann Donnerstag. Ja, so ist das nochmal, genau. Genau, deswegen ist der Montag so zweischoisch. Ja. Und da gibt es auch den Workshop tagsüber sozusagen für die Festivalteilnehmer, deswegen. Ja. Dienstag wird es dann wieder opulenter, dann sind wir schon bei drei Shows. Da gibt es noch parallel die Men's Show, die du gesehen hast. Nein. Auch nicht. Die habe ich moderiert letztes Jahr. Und war ein echter Highlight letztes Jahr beim Festival, weil die Männer dermaßen super die Sau rausgelassen haben an diesem Abend. Auf positive Art und Weise, dass ich dermaßen gelacht habe, auch als Moderator. Das ist ja wirklich auch echt eine tolle Sache, weil ich fühle mich ja, was heißt als Moderator, ich muss ja da kaum was machen. Ich stehe da auf der Bühne und kündige sie an und überlege mir ein bisschen was, aber letztendlich bin ich ja auch Zuschauer. Also gerade wenn es halt so erfahrene Kollegen sind, muss ja nicht irgendwie eingreifen und muss jetzt denken, der Abend, der braucht mich vielleicht oder so. Das ist, beim Festival fliegt das immer so von selber, da kann ich mich zurücklehnen und zugucken. Und wir hatten einen Kasten Bier auf der Bühne, der nicht ganz ausgetrunken wurde, aber wo schon auch richtig schön getrunken wurde. Und es waren echt großartige Szenen. Freue ich mich total drauf und moderiere es wieder. Und da sollte man hingehen, ja? Ist dein Da sollte man. Es ist immer gemeint, im Gegensatz zu den anderen Shows, die es gibt, gerade weil Jilly doch an dem Abend auch spielt. Ne? Genau. Aber man muss sich halt entscheiden. Also, ja. Ja. Du weißt, wo du hingehst. Genau. Ginny spielt an dem Abend mit Ben. Und die Show hast du wiederum gesehen, hast du gesagt, oder? Davon habe ich gesehen, weil es tatsächlich auf einem Festival spielte, wo wir auch aufgetreten sind. Aber danach haben wir gespielt und wir kamen so mittendrin. Es war ein bisschen schade, aber die Leute waren sehr begeistert, die das gesehen hatten. Und die beiden passen auch gut zueinander. Also die sind ja auch zwei sehr angenehme Spieler. Das ist auf jeden Fall spannend. Und die beiden im Duett. Und Jimmy geht dann halt auch auf die Bühne und spielt. Ja. Und das ist durchaus sehenswert. Ja. Definitiv. Oder man ist bei Place to Be. Das wäre dann genau. Genau, aber das ist eigentlich selten, ne? Dass ihr Platz für so Duo-Formate macht auf so einem Festival. Ja, ist das so, würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Ja, meistens sind die irgendwie dann gekoppelt, sowas wie dann später Ibsen und Speechless oder so. Stimmt, also da hast du schon recht, dass es, du meinst, dass ein Abend nur dieses Format ist. Ja, das ist so ein bisschen, wenn wir jetzt noch ein viertes, wenn es ein viertes Format noch irgendwie angeboten hat, du hast die beiden anderen schon kurz erwähnt, dann hätten wir die wahrscheinlich schon auch zusammengetan. Aber da war das einfach so, dass die so für sich standen, dass sie gesagt haben, ja, wir spielen auch gerne einen Abend alleine. So. Genau, und wer sich wundert, ankündigt im Deutschen unter Streicheleinheiten, läuft aber hier Englisch als Caresses oder Caresses. Ich habe das Wort auch noch nie gehört. Caresses. Ich habe den Spielplan ehrlich gesagt auf Englisch gesehen und habe ganz kurz gedacht, was ist das denn für eine Show? Ja, vor allem habe ich sie versucht nachzugucken und habe sie nicht gefunden. Also Caresses ist Streicheleinheiten, jetzt wissen wir es. Okay, gehen wir weiter, gehen wir in den Mittwoch. Da kommt ein neues Format im English Theater wieder. The Freedom Game. Ja, Freedom Game. Das erinnert mich an War Game. Ich weiß auch nicht. War Game? Kennst du den Film mit dieser, wo sich da dieser junge Hacker in so einen Militärcomputer einhackt? Ja, ich glaube. Der ist nicht wirklich gut, aber das Äquivalent zu War. Freedom ist zwar Freiheit, aber. Also Freedom Game ist vielleicht das größte Experiment bei dem Festival. Muss ja auch immer auch richtig tolle Experimente geben. Hat sich Rudi, unser Musiker, ausgedacht. Ein Spiel mit der Freiheit auf der Bühne, also und natürlich im übertragenen Sinne dann auch in der Gesellschaft und im Leben. Das will er kombinieren und will herausfinden, experimentell, improvisatorisch, wie viel Freiheit verträgt denn Impro, wie viel Freiheit ist gut oder ist es vielleicht besser, sich zu begrenzen und ganz strikt zu begrenzen und du, mehr weiß ich da auch wieder nicht, als dass das ein Work in Progress ist. Die werden auch einen Workshop machen und werden mit diesen Begriffen Freiheit auf der Bühne, Freiheit im Leben arbeiten. Und Rudi hat mal irgendwas gesagt, es kann auch sein, dass es auch, dass vielleicht die Leute irgendwie auch sagen, jetzt hört auf oder so. Also das wäre natürlich toll, wenn sowas entsteht, ja. Also, und wenn man merkt, wenn man zum Beispiel Regeln, Impro-Regeln mehr und mehr verdichtet, sodass du gar nichts mehr machen kannst. Also ich glaube, das ist natürlich echt eine Show für Impro-Fortgeschrittene, sagen wir es mal so. Also das sollte man nicht hingehen, wenn man Impro nicht kennt. Aber ich glaube, gerade die Menschen, die sich das jetzt hier anhören, die interessieren sich ja schon für Impro und dann vielleicht auch mal für ganz schräge, abgedrehte Experimente. So. Ja, vor allem, weil Rudi ja auch aus der Musik kommt, Jazzmusiker ist. Ja. Und ich finde also diese Kombi natürlich auch spannend, weil er wahrscheinlich auch nochmal ganz anders darüber nachdenkt, als wir jetzt sozusagen von der Bühne aus. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Mhm. Ich hoffe, ich kann das sehen. Mhm. Ich denke schon. Also ich würde das gerne anschauen. Mhm. Parallel läuft dann schwere Leichtunterhaltung oder leichte schwere E-Kultur. und zwar La Triviata, improvisierte Oper im Meringhof. Ja. Da habe ich zwei gesehen tatsächlich in den letzten Jahren. Das ist sehr empfehlenswert. Ja. Also Opernsänger, die wirklich singen und das auch können, das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied und ich war, als ich es vor zwei Jahren dann zum zweiten Mal gesehen habe, wieder völlig baff, wie sehr es mich auch emotional gepackt hat. Also ich weiß, ich war echt in Tränen nah und das macht halt die Musik, muss man echt sagen. Ja, also ich bin nicht so ein Opernkenner und bin nicht oft in der Oper. Und man hört natürlich vor allen Dingen solche Stimmen nicht auf einer Kleinkunstbühne. Ja? Und wenn die anfangen, im Meringhof-Theater loszulegen, das ist schon sagenhaft, muss man echt sagen. Ja. Auf jeden Fall empfehlenswert, keine Frage. Und daneben auch ein Klassiker eigentlich des Festivals, Barbaras Bar. Aber da bist du jetzt auf Donnerstag gut, weil ist ja noch Icon Berlin. Du hast richtig, auch Klassiker. Auch Klassiker, Grüllers Klassiker. Da werde ich am Tag mit einer Gruppe, die das möchte und die das spielen möchte, abends durch Berlin gehen und mich ein bisschen inspirieren lassen von der Stadt. Und die Kolleginnen und Kollegen werden sich auch inspirieren lassen und nochmal abends ein Impro-Abend machen, der mit Berlin zu tun hat. Wie auch immer. Wird sehr im Moment entstehen. Ich lass mir das Konzept jetzt noch nicht richtig. Ich gucke einfach mal, wo wir hinkommen und wo wir hinfahren. Ich überlege mir vielleicht ein paar Orte, die nicht ganz so auf der normalen Touristenlinie liegen, aber mit denen mal irgendwo hinzufahren, wo sie sonst nicht hinkommen und dann die Erfahrung mitzubringen auf die Bühne. ist sicherlich nicht verkehrt. Also wenn du da noch Empfehlungen für Ost-Berlin brauchst, ich arbeite ja ab und an als Stadtführer, ich kann mich da... Ach wirklich? Ja, ja. Ah. Ich habe Geschichte studiert und hier in Berlin, also... Sowas, Thomas, verrückt. Man möchte es immer nicht glauben, aber tatsächlich... Genau, gut, das wird er dein zweites Mal machen, habe ich nämlich letztes Mal schon überlegt. Okay, jetzt Donnerstag. Ja. Ein Klassiker des Impro-Theaters, des Festivals, Barbaras Bar. Ja, richtig. Neben La Triviata noch ein musikalisches Format an dem Abend. Barbara von den Gorillas lädt ein in ihre musikalische Bar und es wird ein musikalischer Abend mit viel Gesang und sehr persönlich. Also die Show gab es jetzt, gibt es jetzt glaube ich zum vierten oder fünften Mal, dritten oder vierten Mal und ist immer, man könnte ja dann immer, oder oft im Radio zusammen und wenn die gespielt haben, haben immer sehr bewegt von dieser, wahrscheinlich auch, weil es mit Musik zu tun hat und weil es auch viel mit Persönlichkeit zu tun hat. Und ich weiß, dass Patty Styles, kann ich mich erinnern, als sie vor 2 Jahren mal da war, die war, glaube ich, auch sehr geflasht von dem Abend und auch sehr zu empfehlen. Und dann Place to Be und ja. La Triviata sind die beiden, die da parallel laufen. Dann sind wir schon im Freitag. Ja. Na, schon fast das Festival wieder rum. Aber es geht los mit Our Lives. Ja. Das ist ja tatsächlich auch eine Empfehlung jetzt von mir, ja. Weil ich das ganz toll finde, dass es ein Format ist, was letztes Jahr lief. Du es wieder sozusagen nochmal gemacht hast. Ja. Obwohl ich fand, letztes Jahr es war noch unausgegoren. Ja. Und und jetzt gibt es sozusagen Update. Ja. Our Lives 2.0 oder so. So ist es. Also Our Lives spielt mit oder basiert auf verschiedenen Begriffen wie Arbeit, Essen, Land, Weihnachten, Familie. Die werden den einzelnen Kolleginnen und Kollegen zugelost auf der Bühne und das ist der Startpunkt für die Impro. Und Nadine Antler aus Würzburg, die letztes Jahr auch da war, die hat mir dann auch eine sehr, sehr nette Mail geschrieben und hat gesagt, ja, fand sie auch toll, sie hätte noch einen Vorschlag. Wie wäre es denn, wenn die einzelnen Menschen auf der Bühne sich gegenseitig interviewen würden, so als Staffelstab? Und die Idee ist, finde ich, sehr schön und werde die aufnehmen. Also, dass man mehr Zeit hat, sozusagen, sich in diesen Begriff einzufinden und das auch nicht nur auf sich alleine gestellt ist, sondern halt jemanden, einen Kollegen oder eine Kollegin hat, die einen interviewt und über dieses Gespräch zur Improvisation findet. Eigentlich ist, glaube ich, eine schöne Möglichkeit, das ein bisschen mehr zu strukturieren und der Vorbereitung der Szene ein bisschen mehr Raum zu geben. Ja, weil ich glaube, tatsächlich, ich mochte das ja auch sehr, weil wir sehr stark sozusagen in die, es geht ja um die Frage, was bringt der Spieler mit aus seinem Land zu diesem Thema? Ja. Und da ist sehr Schönes passiert, aber das lag tatsächlich dann oft an den Spielern, wie schnell die sozusagen dann was aus dem Hut zaubern konnten, um das zu vermitteln. Ja. Und das ist halt auch Sachen tatsächlich also grandios gescheitert, was ja auch gut ist für so ein Festival. Ja. Ich freue mich darauf, auf diese, dass ihr da nochmal ein Update zu macht. Ja, bin ich auch gespannt drauf. Parallel Improvision Song Contest. Ja, Klassiker. Liegt sozusagen, wenn wir schon bei Voting sind, ich gucke ja jeden Morgen, mache ich mir einen Kaffee und gucke mir die Vorbestellungszahlen an und liegt vorne, was die Vorbestellungszahlen angeht. Was ich doch einigermaßen überraschend finde, weil wir manchmal eher mit musikalischen Formaten beim Festival publikumsmäßig mehr Schwierigkeiten hatten als mit den Sprachabenden. Aber dieses Jahr ist Improvision vorne. Da weiß man, was man hat. Ja, da weiß man, was man hat und so ist es. Und es gibt doch, glaube ich, sehr Liebhaber von diesem Format. Kann ich aber auch verstehen, weil ich habe es letztes Jahr nicht, diesmal wird es wieder Leon moderieren, weil ich halt an dem Abend die Our Lives mache. Aber ich fand auch, dass vor 3-4 Jahren mal auch die Improvision Show eigentlich meine Lieblingsshow vom Festival war. Weil sie, ja, du weißt ja manchmal, wie das ist an Abenden, das plötzlich fliegt es ab und das waren so sagenhafte Songs und auch der zweite Teil, der ja manchmal so ein bisschen eine Schwierigkeit ist mit längeren Formen, war auch grandios. Also ein Klassikerformat. Ja. Und daneben auch was letztes Jahr schon lief, ne? Meta-Impro? Meta-Impro, ein Format von Maya aus Slowenien, die mit gemeinsam mit Inbal und Lee und Rama einen Abend gestalten wird, der, wie der Name sagt, sich mit der Metaebene des Spielens beschäftigt. Mit demjenigen, der Impro macht, aber es ist immer auch eine Reflexion über das, was man gerade macht. Das, über das, dass man auf der Bühne steht. Also ein, glaube ich, ein, kann man so sagen, ein Changieren zwischen der Bühnenpersönlichkeit und der eigenen Persönlichkeit. Ein Abend, wo man halt nicht nur Material von sich selber nimmt, sondern sich wirklich als Person so ernst nimmt, im wahrsten Sinne des Wortes, und auch so öffnet, dass es auch sehr, sehr berührend sein kann, weil es so persönlich wird. Aber auch eher Impro-Spielern empfohlen? Ja, oder? Ja. Also Impro-Experten empfohlen. Sollte man auch da nicht hingehen, wenn man Impro nicht kennt. Ich finde, das ist auch, das ist einfach was, wo man, wenn man mit Erwartung kommt, man hat mal von Impro gehört und dann sieht man das, denkt man, glaube ich, was ist das denn? Es ist halt ein Experiment und es ist, ja, eine, es ist was, ja, was man, glaube ich, wenn man selber spielt und wenn man selber diesen Prozess des sich auf die Bühne begebens kennt, auch was dann mit einem selber passiert, es umso stärker wirkt und interessanter ist. Ja. Weil ich hatte letztes Jahr, irgendjemand hatte, glaube ich, darüber berichtet und fand, aber es sei eindrücklich, also sehr, sehr intensiv, was da passiert ist. Von daher, ja, sind wir gespannt drauf, was dabei rauskommt. Das ist aber schon am nächsten, sozusagen am zweiten Festival Samstag. Da gibt es auch so eine Show, die zu den Gorillas gehört, wie der na, jetzt dein Posse zu den Berggorillas. Oh, das, oh wow. Ja. Gut, das war jetzt nicht Roger Williamson. Gurke oder Banane, ja? Genau, 16.30 Uhr im Ratibur auf Deutsch. Ja. Ist einfach für muss euch man nicht sehen. Kann man aber, genau. Wer ist für die, ist für die, nicht für die, die zuhören, weil die denken sich, oh Gott, Gurke Banane muss ich mir nicht angucken. Ist halt für die, die auch in diesen beiden Wochen eine deutschsprachige Impro-Show sehen wollen. Die sollen doch dahin gehen, ja, finde ich. Und sollen sozusagen unbewusstes Festival finanzieren. Aber es ist letzten Endes dann trotzdem mit dem internationalen, nationalen, ja, Cast. Ja, es ist tatsächlich, muss ich gestehen, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann, weil ich habe ihn noch nicht gefragt, der Ben von den Springmäusen ist der einzige deutsche Spieler und deutschsprachige Spieler, der da ist. Also muss er eigentlich die Show spielen und zwei Gorillas. Das ist unser Prinzip. Wir haben es auch mal mit zwei Gästen und einem Gorilla gemacht. Das ging irgendwie nicht richtig, weil die Struktur dann verhuddelt. Also haben wir gesagt, zwei Gorillas und ein Gast. Und Roland Tretscher ist der andere Deutschsprachige, der kann aber an dem Samstag nicht. Also muss Ben spielen. Ich muss ihn, sobald er ankommt, diese Botschaft überbringen. Man kann ja aber an dem Abend noch eine andere Show spielen, insofern. Genau, das ist nämlich 16.30 und dann geht es nach Abend. Ja. Was nicht geht, ist Just Impro um 7, wird wahrscheinlich knapp. Ja, ja, das geht nicht. Das aber das ist nochmal wieder Thema Flucht und Vertreibung. Ja, es ist eine Show in der Flüchtlingskirche in der Wassertorstraße in Kreuzberg, wo wir in Anschluss an das internationale Flüchtlingscafé, was da immer um 16 Uhr ist, eine Impro-Show machen und das heißt, die heißt deswegen Just Improv, weil wir wirklich, wir werden, glaube ich, Games machen und da wird ein Publikum sein, was, glaube ich, sehr Impro-unerfahren ist, was hoffentlich auch sehr international ist. Viele Unterstützer werden da sein, es ist Eintritt frei, also wir haben viele Leute auch eingeladen und da schauen wir auch einfach mal, wir werden auf die Bühne gehen und anfangen zu improvisieren, also ich werde so auch ein bisschen moderieren und so. Aber das ist noch einmal, um an einen Ort zu gehen, die Flüchtlingskirche, die sich auch in diesem Thema sehr engagiert und positioniert. So. Ja, und dann kommt tatsächlich auch ein Leuchtturm-Highlight des Festivals, also finde ich, Almost Ibsen von des Antritt-Theater aus Oslo. Ja. Was tatsächlich, denke ich, ungesehen eine Empfehlung ist. Da... Ja, und das ist ja so ein Doppelpack mit Speechless. Ja. Genau, warum die zusammen, warum da so mittendrin? Was meinst du mittendrin? Na, so am Samstag, wo man dann nicht weiß, wo man hingehen soll. Wie meinst du, wo man nicht weiß, wo man hingeht? Das ist ja, das Problem haben wir ja jeden Abend. Und warum die zusammen? Naja, das erklärt sich, glaube ich, relativ einfach, weil der Gegensatz so schön groß ist. Ne? Aber den kannst du natürlich sagen, der ist nicht immer so groß, aber wenn du eine Gruppe hast, die Speechless, die sich Speechless auf die Fahnen geschrieben hat und dann den alten Meister des Wortes, Ibsen, nimmst, das ist natürlich der, da ist natürlich der Gegensatz schön groß. Ja. Ja, aber das wird, glaube ich, einige ärgern, die dann nicht wissen, wo sie hingehen sollen, weil natürlich auch Springwich ja. spannend ist, was ja. da passiert. Was mit den Sprachen. Ja, spielt mit der Sprache, mit der Verständigung, mit den Grenzen der Sprache, was ja eigentlich wir machen, seit wir das Festival machen. Früher hieß eine ähnliche Show Babel. Das Prinzip ist, geht immer wieder darum, Formen zu finden, die über die Sprache hinausgehen, die aber auch sich der Sprache als Lautmalerei vielleicht bedient. Ich meine, wir wissen ja alle Gromolo und sowas, aber es wird nicht nur das. Also es ist ein spielerischer Umgang damit. Und bei der Show kann ich noch sagen, bei Springwich gibt es eine Art Vorgruppe, eine Vorband, nämlich... auch neu, oder? Das ist auch neu, ja. Das ist auch spontan entstanden. Nämlich kommen Studentinnen und Studenten aus Victoria in Kanada. Die werden einen Workshop nehmen bei Camilla aus Norwegen und dem Björn von den Gorillas. Und denen habe ich angeboten, die sind so um die 17, 18 ungefähr Jahre jung. Und den habe ich angeboten, wollt ihr nicht vielleicht einfach eine halbe Stunde euch auch mal abends ausprobieren? Und da hat der Lehrer von denen, weil ich glaube, das ist ein Highschool und das ist ein Lehrer von denen, hat gesagt, wow, tolle Idee und freuen sich sehr drauf und werden sehr nervös sein. Und das wird natürlich toll, wie wir das ja immer wissen, wenn Menschen zum ersten Mal sowas machen, die dann sich darauf vorbereiten. Die werden so eine Spannung haben und so eine Spielfreude. Also das wird sicher klasse, die auch zu sehen. So. Ja. Ich finde dann diese babylonischen Sprachshow schön, weil das ist eigentlich was man nur auf einem Festival machen kann. Ja. Zwangsläufig. Ja. Ja. Und das nutzt eigentlich den Moment des internationalen Festivals so extrem aus. Das finde ich sehr schön. Also das ist mir ein bisschen gemein für die Leute, die dann aus den USA kommen und tatsächlich Englisch als Muttersprache haben, weil die sozusagen sind die verständlichsten von allen, weil irgendwie Englisch so die Improv-Tongue ist. Ja. Aber manchmal ist es wunderbar, wenn dann jemand tatsächlich in seiner Sprache spricht und alle tatsächlich daneben stehen und keiner weiß es. Ja. Ich hatte einmal so ein Erlebnis in so einer... Das war auch, glaube ich, so eine Show. Und dann sollten zwei von den Funky Foreigners aus Sweden sollten einen Song auf Schwedisch singen. Und sang halt, es war auch toll, Leute klatschten. Und die kamen halt von der Bühne und sagten, die haben das gerappt, glaube ich. Und die meinten, das ist das erste Mal, dass der Rap funktioniert hat. Aber völlig alles, jeder Reim, alles ist keiner mit... Keiner hat es verstanden. Das war so gut. Und ich saß halt noch neben der dritten Schwedin, die da war, und die lachte die ganze Zeit und war total bass erstaunt, wie gut die waren in dem Moment. Aber es ist halt wirklich so in dem Sprachwirrwarr untergegangen. Großartig. Das ist schön, ja. Mein Lebenshighlight hat keiner verstanden. Ja, wie es halt so ist mit Kunst. Ne? Sehr gemein. Und dann haben wir noch auch noch als Show Nummer 5 Wishing Tree im Tibor. Was denn das? Wishing Tree ist ein Format von Rama, der australischen Kollegin, die letztes Jahr zum ersten Mal da war und wirklich einen so tollen Eindruck hinterlassen hat. Also die hat bei den Hoffmanns eine Figur gespielt. Oh, das werde ich echt lange nicht vergessen. Es war so großartig. Ich freue mich sehr, dass die wieder da ist. Und die hat ein Format, das mit dem Prinzip arbeitet, man kann Vorschläge machen im Impro, was wir alle wissen, wo es hier aber ein bisschen weitergeht, dass man seine Wünsche an einen Baum hängen kann, die innersten Wünsche, und das auch eben nicht formulieren muss, was einem ja vielleicht manchmal unangenehm ist. Das heißt, anonymisiert kann man Wünsche an einen Baum hängen und mit diesen Wünschen wird gearbeitet auf der Bühne als Grundlage. Ja, auch ein tolles Format, du hast recht, das ist wirklich sehr, sehr schwer an dem Abend. Ich meine, es ist jeden Abend schwer. Was willst du machen? Na, ich gehe zu Just Improv. Da werden wir aber, denke ich, nur anderthalb Stunden spielen. Ich kann irgendwo eine zweite Hälfte sehen, nehme ich mal stark an. Kannst noch nicht sagen. Ich weiß es einfach nicht. Aber jetzt machst du mich aber schon wieder traurig, dass ich das alles nicht sehen kann. Ja, es ist einfach so. Du hast es geplant. Ja, ich weiß. Gut, gehen wir dem Ende entgegen. Ja. Und Sonntag folgt dann um 19:30 im Ratibor die berühmte Open Stage. Ja. Da wird dann aufgekehrt, was sozusagen... Genau. Übrigens sehr beliebt bei den Festivalteilnehmern, muss man mal sagen. Nicht, dass man denkt, irgendwie nach 8 Tagen sind die müde, nee. Das ist die einzige Show an dem Tag. Was? Ja, aber es ist so ein bisschen, weißt du, es ist ja schon der Sonntag, es ist ja schon der Samstag, wird halt bis 4, 5 Uhr morgens irgendwie naja, geredet und getrunken, kann man schon sagen. Ja. Und dann, ist ein Festival, das dann, gehört sich so. Ja, natürlich. Und dann torkeln alle ins Bett und dann fahren einige auch am Sonntag, aber es sind dann immer noch ein paar Kollegen da und die versammeln sich dann zur Open Stage. Lee wird sie hosten, der inzwischen auch in Berlin wohnt. Ja. Deswegen ist Lee auch so eingebunden ans Festival. Lee wird sie hosten und Rudi macht Musik und ist eigentlich immer irgendwie eine schöne Sache, weil es so ein, also ich mag auch dann die Atmosphäre im Theater, es hat so ein bisschen was von verkatertem, aber so eine Entspannung. Also ich spiele ja oft am Neujahrstag, ja, meinen Jahresrückblick, und das ist auch eine ähnliche Stimmung, wo man dann so irgendwie so noch leicht im Jum ist, aber das ist so schön, dass man fühlt sich so ein bisschen leicht, ne? Und die Abende sind dann auch, gehen dann auch irgendwann ein bisschen früher zu Ende und dann ist das Festival auch mit einem richtigen Epilog. Diesmal geht es mit einem Prolog los und die Open Stage ist tatsächlich der Epilog. Ja. Das ist das Festival. Die Woche parallel läuft noch BIF, also Berlin Improv Festival Days und Weeks. Ja. Schwerpunkt ist ja auch Grenzen. Ja, auch. Aber nicht nur. Es gibt auch thematisch Dinge, die nichts damit zu tun haben, aber Schwerpunkt ist schon, sind schon auch Grenzen, Begrenzungen. Und die Inwall, die auch ja inzwischen in Berlin lebt. Ja, es ist ein Anziehungspunkt. Ja, ja, die beiden. Die beiden sind tatsächlich relativ dicht hintereinander jetzt nach Berlin gezogen. Wird das machen, was Billa auch gemacht hat, nämlich mit einem Workshop sich ein Format überlegen innerhalb von 4 Tagen und wird dieses Format auch öffentlich vorstellen. Das habe ich auch noch nicht gesagt. Das steht da auch nicht drin, weil wir das auch jetzt uns erst entschieden haben, dass wir es öffentlich ankündigen, weil wir gesagt haben, ja, wir brauchen ja auch, eigentlich brauchen die ja auch schön, wenn es Zuschauer gibt. Das ist im Bühnenrausch am Samstag, den 19. nachmittags um 4, glaube ich. Also wird dieses Format, wird die Gruppe dieses Format vorstellen. Die anderen haben auch ihre Präsentation, aber die ist intern. Also die BIF Days und die BIF Week zeigen sich ihre Arbeitsergebnisse, aber wirklich als Laboratorium, als geschlossene Veranstaltung. Aber die Showcase bedingt sich ja geradezu durch, also im Selbstverständnis, dass man das Format dann auch öffentlich zeigen will. Und es gibt noch eine Diskussion, eine Panel-Diskussion. Ja, Das hatte mir jemand, hatte mich da extra drauf aufmerksam gemacht, weil das zum Thema politisches Improvisationstheater ist. Ja, und das ist in der Pumpe, in einem Workshop-Raum in der Pumpe. Also machen wir keinen großen Rahmen drumherum, sondern wir tatsächlich in einem Workshop-Raum das machen. Würden uns freuen, wenn da auch Leute kommen. Aber ist natürlich vor allen Dingen für die BIF-Leute und geht um, auch um das Festival-Thema Grenzen, Begrenzungen. Und aber vor allen Dingen auch, das ist vielleicht jetzt noch ein bisschen zu kurz gekommen, als Begriff oder als Thema, wie schaffen wir es, unsere politische, soziale Umwelt in unsere Impros einfließen zu lassen. Und da geht es nicht nur um Grenzen, sondern generell um, wir kennen es immer wieder, dass die Impro-Themen, die wir uns selber so geben, naja, oft immer ein bisschen ähnlich sind, und wie kriegen wir es aber vielleicht mal hin, auch aktuellere Sachen zu spiegeln, das interessiert mich ja schon, ja, also und wie kriegen wir das hin, dass es aber auch eine Tiefe kriegt und eine Relevanz kriegt und so. Also, ich kann das nicht nachvollziehen, aber das ist ein anderes Thema. Machen wir auf das musst du mir sagen, was kannst du nicht nachvollziehen? Naja, ich habe mit meinen Leuten ja schon irgendwie angefangen, wir machen eigentlich immer aktuelles, politisches, tiefgreifendes. Das hat sich irgendwie so rausgestellt, wir machen so ein Brecht-Format, also episches Theater. Ja. Und wir fragen eben tatsächlich nach Themen, die Leute interessieren bearbeiten das einen Abend lang. Ja. Und da geht es halt schon um die Wurst. Also das ist schon nicht ohne und ist trotzdem unterhaltsam, ist trotzdem kurzweilig. Ja. Mach hinterher auch immer generell Publikumsgespräche, lass uns erklären, was wir da eigentlich gemacht haben, weil die Leute ja dann von außen das Ganze mal sehen. Und da gibt es halt wirklich teilweise längere Diskussionen über den Inhalt, was ich ganz toll finde, wo dann nochmal, also wir hatten mal eine zum Thema Politiker und Politikverdrossenheit, und dann sagte jemand tatsächlich, ja, aber ihr habt irgendwie nur die schlechten Seiten gemacht, ihr habt gar nicht die guten Seiten der Politik gemacht. Und da war völlig berechtigt, ja, und man ist dann so drin, ja, man geht dann so eine Richtung und das Publikum sagt dann halt sowas. Und das finde ich schon spannend, wenn dann Leute aufstehen und sagen, sehe ich aber anders, sehe ich aber, oder, und sich damit immer auseinandersetzen. Klar, dann wird es halt Theater, ne? Ja. Also, deswegen. Verstehe. Also, das finde ich das ganz spannend, was da sozusagen diskutiert wird, finde ich. Versuche ich, wenn ich kann, auf diese Podiumsdiskussion zu kommen. Ja. Genau. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass das ein Thema ist und dass das viele interessiert und wie man da auch herangehen kann. Ja. Und wir haben da auch lange für gekämpft, um uns das da einen Zugang zu schaffen, mit dem wir da umgehen können. Und ist halt wie auch immer, es scheitert mal. Manchmal wird es sehr flach und banal und manchmal wird es durchaus tiefgründig. Und aber und das ist Brecht eben, weil wir machen episches Theater und er sagt so schön irgendwo mal in einem Absatz eine lange Tirade über Musik und dass Musik immer nur Kommentar sein darf und nicht beliebig und bla und macht da so einen Riesen, was Musik sein kann und dann endet das mit einem Halbsatz oder im Zweifel leichte Unterhaltung. Und das ist so für uns so dieser Rettungsanker eigentlich, zu sagen, okay, wir versuchen es, all das zu machen und wenn es nicht funktioniert, dann unterhalten wir die Leute und dann gehen wir halt raus und sagen, okay, bin heute nicht schlauer geworden, aber ein guter Abend, ist ja auch okay. Ja. Stimmt. Aber manchmal so anders. Ja. Genau. Das heißt, Bifte ist aber vorbei, oder? Kann man da noch... Doch, es gibt noch einige Plätze. Also, ich glaube, es gibt in jedem, also in einigen gibt es noch einen. Ich glaube, in Meyers gibt es noch drei Plätze. Meyer macht zum Beispiel einen Kurs über das Thema Grenze zwischen Publikum und Bühne. Was auch total spannend ist. Ja, finde ich auch. Und vor allem ist Maya auch eine fantastische Kollegin und Lehrerin. Ja, das gibt's noch. Also das geht am zweiten Donnerstag los. Das ist der 17. bis zum 20. Ne? So. Und wieder so eine große Fraktion italienischer Infospieler dabei? Die irgendwie... Diesmal nicht. Diesmal nicht. Das war, glaube ich, vor 2-3 Jahren mal, dass mal diese ganzen Italiener da waren. Nee, es ist wieder sehr gemischt. Also wir haben insgesamt, hatten wir glaube ich 60 oder 58 Plätze und glaube ich 48 sind belegt. Also 10 sind insgesamt von diesen 58 Plätzen noch. So haben die Week, beide Weeks sind glaube ich voll. Nee, bei Inba gibt es auch noch einen Platz, aber die Befleet war als erste voll. Und schöne Mischung von internationalen und deutschen Teilnehmern und Teilnehmern. Also glaube ich sehr, es war letztes Mal eine extrem schöne Stimmung. Das Jahr davor waren die Kurse... von der Zusammensetzung. Manchmal ist ja die Chemie so ein bisschen schwierig, das hat man schon gemerkt. Das merkt man schon, wenn die Leute irgendwie zusammenkommen am ersten Tag, wo wir das vorgestellt haben. Und letztes Jahr war es so von Anfang so harmonisch. War ganz toll. Ja, das ist ja immer der... Kannst du nicht steuern. Mein Gott. Ja, und wenn man an sowas teilnimmt, ist man ja auch immer Teil des Ganzen, dann kann man das ja noch versuchen zu verbessern. Ja, ne? Kann ich auch seinen Workshop verbessern. Genau. Sind wir durch, oder? Haben wir was vergessen zum Festival? Wir haben schon gesagt, es wird keins geben nächstes Jahr. Ja. Aber genau, wann wirst du sagen, es war ein großer Erfolg und was muss passieren, damit du sagst, dieses Festival ist ein Erfolg oder bist du jetzt schon zufrieden? Nee, ich bin noch nicht zufrieden, weil ich möchte schon, dass es am 12. März viele Leute kommen. Ich sage, das ist Kracht, das ist jetzt ein doofer Ausdruck. Ich würde mich freuen, wenn viele kommen, eine Eintrittskarte kaufen und damit, habe ich noch nicht gesagt, wenn wir unterstützen, pro Asyl und Asyl in der Kirche zu gleichen Teilen und fände ich schön einfach, wenn da eine schöne Summe zusammenkommt. Das ist ein Aspekt, wenn ich sage, wenn du mich fragst, wann denke ich, dass es ein Erfolg wird. Und der andere Aspekt ist, ach, da bin ich total hundertprozentig sicher, weil ein Erfolg ist es immer für mich oder eine Erfüllung ist es immer, die ganzen Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt zu sehen und abzuholen. Ich hole die auch selber teilweise ab vom Flughafen, das mache ich total gerne. Habe natürlich vor 3-4 Jahren gedacht, letzte Mal Tegel, ach Gott, das letzte Mal, dass ich hier eine Karte ziehe und ich kenne schon die ganzen Stände und ich kenne schon die Kekse, die es gibt an der Stelle, wo man das Gepäck, was verloren gegangen ist, reklamiert. Ich weiß genau, welche Kekse da kann man sich Kekse umsonst nehmen und Kaffee, weil man da mal warten muss, aber weil schon so oft vor allem die Kanadier ihr Gepäck nicht gekriegt haben, weiß ich schon, wie die Kekse schmecken da. Also ich kenne Tegel relativ gut und fahre jetzt aber jedes Jahr ja doch immer wieder hin und wenn die dann kommen und ich die sehe und da kommt wieder der und die und so. Oh, das ist so toll. Also insofern ist es auf jeden Fall ein Erfolg. Und letztendlich, auch wenn vielleicht dieses Jahr 10% weniger kommen an Leuten, die kommen, wenn die glücklich sind und wenn die was mitnehmen, das ist ein Erfolg. Und für mich ist allein die Tatsache, das machen zu können, so schön und so ein Geschenk, dass ich es trotzdem nächstes Jahr halt nicht mache. Und das wahrscheinlich auch vermissen werde, aber das ist auch schön, wenn man mal was vermisst. Ich dachte, du sagst, der Erfolg ist für dich, wenn du die Dispo am Samstag fertig hast. Ja, das muss man vielleicht noch sagen, weil die Samstagabend-Besetzung gibt es ja für die verschiedenen Improv Without Borders Bühnen. Aber es ist so, Samstagvormittag ist immer ein Treffen, dann kreuzen die Kollegen immer an, welche Shows wollen sie spielen und dann versuche ich daraus eine Dispo zu machen. Und natürlich, wenn die gebastelt ist, ja, ich bin ja so ein Bastler, so ein Dispo-Bastler auch sehr gerne, dann ist, ja, wenn alle zufrieden sind damit, das ist natürlich ein kleiner Erfolg, ein kleiner im Großen sozusagen. Aber das heißt wirklich, am Samstag, wenn die Leute zusammenkommen, stellt ihr vor, was es gibt die Woche richtig, über und da genau, wird richtig, erst letztlich festgeklopft, wer welche Show spielt. Ja. Es gibt natürlich diese einigen Shows, wo es klar ist, Meta-Impro zum Beispiel ist vorher klar, weil die Maya das natürlich mit Menschen macht, die sie lange kennt, ganz vertraut sind und so. Das kann man auch nicht so, glaube ich, hoppla, da muss man eine Vertrauensbasis aufbauen. Dann La Triviata ist natürlich klar und dann sind die Showcases klar, so 5-6 Shows. Burke Banane ist klar. Burke Banane ist klar, spielt. Aber es gibt, denke ich, so 15, 18 oder 20 Shows, wo natürlich auch klar, gerade beim Gesang scheiden sich ja die Geister, einige Kollegen wollen überhaupt nicht singen. Und andere sagen, wow, geil, Gesangsshow, mache ich gerne mit. So. Ja, da, ich werde dich dann mal fragen nach dem Samstag, was du sagst, wie dein Zustand so ist. Gut, dann danke ich dir für das Gespräch mal wieder, auch dieses Jahr für das zweite Gespräch. Ja, ich habe mich gefreut und wir sind wieder auf neue Sachen gekommen beim Gespräch. Ja, das war schön. Ich kann das ja auch noch verlieren, wir können es ja noch ein drittes Mal probieren. Nein, machen wir nicht, machen wir nicht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, dass ihr zugehört habt. Danke dir, Christoph. Ja, und danke dir, Thomas. Ich hoffe, wir sehen uns alle auf dem Festival. Ja.